Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, ihr Lieben, zu ungewöhnlich früher Stunde, heute am Heiligen Abend, melden wir uns. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Vorab wünsche ich allen von Herzen schöne Weihnachten. Wohl wissend, dass nicht alle Menschen schöne Weihnachten haben, aber darüber können wir vielleicht gleich auch im Laufe der Sendung reden. Wir haben heute Nacht ein offenes Talkradio und ich will allen Leuten erklären, die vielleicht zufällig heute zum allerersten Mal hier diese Sendung sehen. Wir sind ja sonst tief versteckt in der Nacht um 1 Uhr. Ich will euch erklären, was offenes Talkradio bedeutet. Ihr könnt hier jetzt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Wir können reden über Weihnachten, wir können reden über die Liebe, über die Einsamkeit, über irgendwelche schrägen Weihnachtsgeschenke, vielleicht über die Bundeswehr oder über das, was heute Abend bei euch passiert ist, zu Hause, wo auch immer. Also dem Themenspektrum sind gar keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr also Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, die Telefonnummer, und ihr könnt uns auch faxen unter 0130 11 51 22. Und wenn ihr faxt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. So, die ersten Anrufer heute Nacht, heute Abend, das sind Peter und Doris, 46 und 45 Jahre alt. Hallo. Hi Domian. Ja, hi. Peter. Ja, schönes Weihnachtsfest dir und deinem Team. Ja, vielen Dank. Ja, und dir auch. Mein Thema Hochzeit am Heiligen Abend. Hochzeit am Heiligen Abend? Heißt das, dass du oder ihr heute geheiratet habt? Richtig so. Ja, heute Morgen um 11 Uhr haben wir geheiratet. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Mein Glückwunsch. Das ist ja aber ein ganz, ganz besonderer Termin. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Wir hatten eigentlich vor zu heiraten im Ausland und dann bedingt durch die Krankheit meiner Frau haben wir das verschoben. Mhm. Und wir hatten dann schon Aufgebot gemacht, aber hatten noch kein festes Datum für die Hochzeit. Und ich habe dann meine Frau überrascht mit dem Heiligen Abend, mit dem 24., weil an dem Tag die Behörden zu sind, ne? Ja, eben. Ich wollte gerade fragen, geht das überhaupt? Ja, das geht. Das geht. Ich wohne hier in so einem Stadtteil. Ich kenne die Standesbeamtin etwas und habe dann mit ihr gesagt, ich hätte gerne den Wunschtermin, 24. Mhm. Und da hat sie auch sofort Ja gesagt, ne? Und wart ihr heute das einzige Pärchen, das geheiratet hat? Wir waren das einzigste Pärchen, weit und breit. Das ist ja auch dann ein besonderes Gefühl wahrscheinlich. Oh, das war ein tolles Gefühl an Weihnachten. Also das war toll. Jeder hat geguckt. Ne? Das war schon ein tolles Gefühl. Das glaube ich. Nun sehe ich hier auf meinem Computer, Peter, dass die Doris auch gleich neben dir steht. Ja, die sitzt neben mir. Gib sie mir doch mal bitte. Ja, ich gebe dir die Doris. Ja. Komm mit mal bitte. Hallo, Domian. Doris, von mir aus auch alles, alles Gute. Danke. Für euch, für eure Ehe, für eure Zukunft. Und danke. Schöne Weihnachten natürlich auch. Das ist ganz lieb, ja. Warst du nicht sehr, sehr erstaunt, als er dir das gesagt hat? Ja, ich war sehr erstaunt, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ja. Weil gerade in der jetzigen Situation, wo es mir halt nicht so gut geht, das war super. Darf ich dich fragen, was du hast, was für eine Krankheit du hast oder was dich sehr... Was ich habe Krebs. Du hast Krebs? Ja, das ist natürlich nicht so fein. Ne? Mhm. Und wie gesagt, wir wollten sowieso heiraten und da wollte er mich halt überraschen. Die Überraschung ist auch gelungen. Mhm. Ne? Also es war tolle ganz Sache. Toll, ein tolles Gefühl. Wie lange kennt ihr beide euch schon? Fast 4 Jahre. Mhm. Wir haben uns über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Mhm. War denn immer auch schon seit einiger Zeit im Gespräch, dass ihr heiraten wollt? Ja. Das schon, das war euch klar. Ja, das war schon, aber wir wollten halt ein bisschen pompös heiraten, so entweder Las Vegas oder auf Bali, so ein bisschen. Und wie gesagt, jetzt haben wir es halt so gemacht und wir sind beide darüber sehr glücklich. Mhm. Du wart, ihr hat gerade der Peter zu mir gesagt, ihr wart alleine heute im Standesamt. Ja, auch mit Trauzeugen. Eine besondere Atmosphäre. Wie, ja, und seine Kinder, er hat ja schon erwachsene Kinder. Ja. Für ihn die zweite Ehe, für mich die erste. Wie verlief der Tag denn weiter für euch heute? Ach ja, wir haben so ein kleines Sektempfang gehabt. Mhm. Ich habe so ein paar Canapés gemacht und das war ganz nett. Und ja, und dann sind die Gäste gegangen, auf Rücksicht auf mich auch, weil, wie gesagt, ich doch ein bisschen schwach bin. Mhm. Und dann haben wir es uns gemütlich gemacht. Mhm. Einfach so wie zwei. Ich habe heute Abend schön gekocht. Aha. Was gab's bei euch? Rinderfilet mit Champignonsauce und Kräuterbutter. Na, wunderbar. Und Kroketten und Salat. Da läuft mir noch das Wasser im Munde zusammen. Es bringt meinen Beruf mit sich. Ich bin Köchin von Beruf. Du bist Köchin, ja. Und dann hat sich das aber ergibt sich das ja. So. Also seid ihr beide heute Abend alleine? Es gibt keine große Gesellschaft? Keine Nein, heute Gäste. Nicht. Ja. Und wir wollten das so. Mhm. Wir haben uns das so gewünscht. Wir werden eine schöne Hochzeitsreise machen am 1. März. Mhm. Wo geht's da hin? Malediven. Auf die Malediven? Ja, sehr Toll. Ruhig. Ja. Auch wieder bedingt wegen mir. Wir möchten das so, keine Hektik, kein Stress. Mhm. Also ich war auch mal auf den Malediven und kann dir nur sagen, dass es eine ganz tolle Sache ist. Ja. Und man sich da wunderbar auch erholen ja, kann. Ja, so soll das sein. Es sieht auf den Prospekten immer paradiesisch aus und es ist auch paradiesisch. Ja, das glaube ich. Also wir haben uns, ich glaube, eine schöne Insel ausgesucht und wir freuen uns sehr und ich hoffe halt, dass ich fit bleibe, dass wir das auch genießen können. Doris, du machst jetzt immer wieder so Andeutungen. Ist die Krankheit denn so schwerwiegend? Ja, das ist schon schlimm. Ich kriege schon ein ganzes Jahr Chemotherapie. Mhm. Hast du denn die Hoffnung, dass du das schaffst und die Krankheit in den Griff bekommen wirst? Ich kämpfe. Mhm. Die Ärzte haben schon gesagt, dass ich also nur bis zum Mai zu leben hätte. Also letztes Jahr, also dieses Jahr 97. Mhm. Und ich lebe immer noch, ne, sage ich. Und was für ein Krebs ist das, den du hast? Magenkrebs, ja. Und ich hoffe, der Peter gibt mir sehr viel Kraft. Mhm. Ohne ihn würde ich das nicht schaffen. Mhm. Ich liebe ihn dafür, ich danke ihm. Mhm. Und das ist ja auch ganz toll, wenn man sich dann solche Ereignisse auch schafft. Ne? Wenn man heiratet, man hat Spaß und man macht Pläne, wenn man irgendwo hinreisen will. Ja. Das baut einen dann ja auch auf, ne? Als wenn man nur da sitzt und traurig ist. Nee, und das ist nicht gut für die Krankheit. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, dass wir es schaffen, dass wir noch ein paar schöne Jahre zusammen haben, das wünsche ich mir sehr. Liebe Doris, das wünsche ich euch von ganzem Herzen auch. Und ich glaube, Tausende, die jetzt zuschauen und zuhören, wünschen euch das auch. Alles, alles Gute für eure Ehe und natürlich auch besonders alles, alles Gute dir, dass du die Krankheit in den Griff bekommst. Ja. Schönen Gruß an Peter, schöne Weihnachten. Ja, danke schön ebenfalls nochmal. Tschüss, ihr beiden. Ja, bis Ciao. Dann. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Roland, und der ist 16 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hi Roland. Ja, erstmal wünsche ich dir herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ja, das liegt ja auch noch gar nicht so lange her. Und natürlich dir und deinem Team frohe Weihnachten. Danke, dir auch, zurück. Und ich wollte dich einfach mal fragen, warum du denn im Studio sitzt und nicht zu Hause Weihnachten feierst. Weißt du, dass ich mich gerne an dieser Stelle bei meiner Mutti und bei meinem Papa, die jetzt sicher auch vorm Fernseher sitzen in Gummersbach, entschuldigen möchte. Die beiden lasse ich nämlich heute Abend wegen der Sendung, wegen der Arbeit alleine. Aber wir holen das morgen schon nach und machen uns das richtig gemütlich. Ne? Alles klar. Roland, da wollte ich dich nochmal fragen, was du für Vorsätze hast für nächstes Jahr. Ach, weißt du, ich habe das gar nicht so sehr mit den Vorsätzen, dass ich ein neues Jahr beginne und dann sage, jetzt mache ich dieses anders oder jenes anders. Für mich beginnt an jedem Tag ein neues Jahr quasi. Und ich kann das gar nicht so sagen, weiß ich nicht. Nee. Hast du sowas? Ach, fallen mir jetzt keine ein. Auch nicht, ne? Nö. Was hast du heute Abend gemacht, Heiliger Abend? Ja, wir waren erst in der Kirche und dann hat meine Mutter gekocht. Mhm. Dann nach dem Essen, dann haben wir hier Bescherung gemacht, also Geschenke ausgepackt. Und, was hast du bekommen? Ja, ich habe Klamotten, Geld, CDs. Was für CDs? Ja, so gemischt, alles Mögliche, so Pop, Techno und sowas. Also waren das Sachen, die du dir auch gewünscht hast, oder haben die Leute einfach so aufs Geradewohl dir was gekauft? Ja, teils. Teils. Also von den CDs wusste ich nichts. Über welches Geschenk freust du dich am meisten? Jetzt sag bitte nicht über die 100 Mark, die da im Briefumschlag waren. Nee, ich freue mich über alle. Über alles? Ja. Ganz klar. Und was hast du zum Beispiel deiner Mutter geschenkt? Ich habe meiner Mutter eine CD geschenkt. Auch eine CD? Ihr schenkt euch alle CDs gegenseitig? Ach nee, nur meiner Mutter. Aha. Mein Vater habe ich das neue Buch von Geld war Liebe geschenkt. Aha. Und meiner Schwester zwei Videos. Und Videos. Ist alles angekommen? Ja, ist alles angekommen. Jetzt ist ja schon, was haben wir jetzt? Haben wir kurz nach 11. Ja. Wie sieht es jetzt bei euch zu Hause aus? Was macht ihr? Meine Eltern hängen jetzt in einem anderen Zimmer und gucken das gerade an. Und hören den Sohnemann zu. Ja, genau. Mhm. Und sonst eigentlich ist meine Oma schon wieder weg. Mhm. Und jetzt sitzen wir eigentlich alle vorm Fernseher. Mhm. Und so klingt dann der Abend auch irgendwann aus. Ja, genau. Mhm. Du sagst gerade, dass du in der Kirche, oder dass ihr in der Kirche wart. Ja. Ist das so ein Ritual einmal im Jahr zu Weihnachten? Oder gehst du ab und zu auch während des Jahres in die Kirche? Ja, bei meinen Eltern ist es schon eher ein Ritual, aber ich gehe manchmal auch so in die Kirche. Echt? Wirklich? Ja, wir haben nämlich hier einen engen Kontakt zu einem Pater und wenn der dann die Messe macht, der macht die eigentlich ganz okay und dann ist die auch nicht so langweilig und dann gehen wir dann dahin. Ja, ist schön. Ja. Ne? Roland, waren das die Fragen, die du mich fragen wolltest? Okay. Dann wünsche ich dir und deiner Familie auch noch schöne Weihnachten und alles Gute. Wünsche ich dir auch. Danke. Und einen guten Rutsch ins Neue. Danke. Okay. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer, Was brennt euch auf den Nägeln, frage ich euch. 0130 2911, die Telefonnummer, und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich Sabine, und die ist 29 Jahre alt. Ja, hallo. Sabine, guten Tag. Erstmal alles Gute, nachträglich zum Geburtstag. Danke. Und schöne Weihnachten dir und deinem Team. Dir auch. Ja, mein Problem ist, dass ich heute Geburtstag habe. Du hast heute Geburtstag? Ja. Meine Gratulation. Danke. Warum ist das ein Problem? Ja, weil es ist halt ziemlich blöd, an Heiligabend direkt Geburtstag zu haben. Ich denke, dass es bei dir auch nicht viel anders ist mit den Geschenken, ja, und ich was kann du mich da gesagt kriegst. Ja, also ich habe ja am 21. Dezember Geburtstag. Ja, genau. Und alle Leute sagen immer, oder haben früher auch zu mir gesagt, du arme Socke, ja, dass du so nah an Weihnachten... Ja, mir geht. Aber ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand es als Kind immer wunderbar. So ab 21. Dezember begannen die Winterferien. Mhm. Da war ich schon mal in Hochstimmung. Dann hatte ich Geburtstag, bekam meine Geschenke. Und da war frei und Ferien, dann gab's Heiligabend, fand ich ganz toll. Und mit den Geschenken bin ich eigentlich nie zu kurz gekommen. Ich bin immer reichlich beschenkt worden, sowohl zum Geburtstag als auch Heiligabend. Bei dir ist es anders? Ja, nee, also ich bekomme morgens die Geburtstagsgeschenke. Mhm. Also als Kind war das ganz schlimm, da habe ich morgens die Geburtstagsgeschenke gekriegt. Mhm. Und habe halt Sachen, die ich wusste, die ich mir gewünscht habe, nicht gekriegt. Da habe ich erstmal ein Gesicht gezogen. Mhm. Und dann, ah ja, was willst du denn heute Abend? Ist Weihnachten, da kommt das Christkind, da kriegst du nochmal Geschenke. So, dann kam meine Freundin, die dürfte ich zum Kaffee zum Glück immer einladen. Mhm. Und die waren total kribbelig. Und ich kenne halt das Gefühl nicht, wie das ist, wenn man sich auf Weihnachten freut. Mhm. Und da habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe was verpasst. Mhm. Ich konnte auch nie richtig meinen Geburtstag feiern. Stimmt. Weil wir kommen schon an Heiligabend. Genau, ja. Das ist ja ein Familienfest. Nie Kindergeburtstag, nie Rambazamba. Nee, den habe ich im Sommer gefeiert. Da haben wir immer versucht. Aber das ist ja dann nicht so richtig, ne? Da fühlt man sich ja nicht so. Ja, das ist ganz komisch dann halt, also... Ich habe da zwar dann die Geschenke, dann hatte ich halt auch zweimal Geschenke gekriegt, wenn ich gefeiert habe im Sommer. Dann ging das. Aber so, ich habe halt früher immer das Gefühl gehabt, ich komme zu kurz, aber... Wie ist es denn heute? Du bist du heute im zarten Alter von 29 Jahren? Ja. Hast du heute das Gefühl, immer noch kurz zu kommen? Zu nee, kurz eigentlich zu kommen? Nicht. Also wenn ich so meine Geschenke angucke, die ich immer kriege... Was hast du denn heute, fangen wir mal mit dem Geburtstag an. Was ich gekriegt habe? Ja. Oh je, eine ganze Menge. Das Schönste, erzähl uns das Schönste. Das Schönste? Ja. Das kann ich eigentlich so gar nicht sagen, weil ich denke, dass viele zugucken, die mir was geschenkt haben, und wenn ich jetzt jemanden beleidige... Dann nimm einfach mal eins heraus, egal jetzt mal. Ja. Das Schönste vom Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr, weil sich das total vermischt hat. Ja, ich weiß es ehrlich nicht. Irgendein, sag doch mal eins, was du bekommen eins? Hast. Ja. Zum Beispiel. Ein Plüschschaf. Ein was? Ein Plüschschaf. Ein Plüschschaf? Ja, ich habe zwei ein gekriegt. Plüschschaf. Zwei Plüsch. Ja. Ich habe eine ganze Menge Plüschtiere gekriegt. Und also so wie ich auf Hirsche stehe, stehst du auf Plüschschafe oder so? Auf Plüschtiere im Allgemeinen. Aha. Ja, das war die Kategorie Geburtstag. Was hast du zu Weihnachten bekommen? Zu Weihnachten habe ich ja eine Menge Gutscheine, CDs, Bücher. CDs sind sehr beliebt, ne, zum Verschenken. Ja, ich sammle sowieso, und da bietet sich das an. Aha. Auf welche Musik stehst du? Ich stehe auf Aerosmith und Patty Goes to Holyhead. Und genau ich sowas? Nicht kennen. Und genau das hast du auch bekommen heute? Nee, die habe ich natürlich, ich habe andere bekommen. Ach so. Ich dachte, irgendwelche besonderen Ausgaben vielleicht oder Ausführungen. Nee, das eigentlich nicht. Aber im Großen und Ganzen hast du dich jetzt arrangiert mit diesem Tag? Ja, ich muss es ja wohl, ne? Aber es ist halt immer, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe und die gucken sich dann dreimal meine Krankenkassenkarte an, ob das auch stimmt mit dem Datum. Oder auch wenn man neue Leute kennenlernt, die glauben einem das nicht. Die wollen, ich sag immer, willst du meinen Ausweis sehen? Ich meine, so ungewöhnlich ist es ja nun nicht, ne? Also ich kenne auch niemanden. Ja, ich kann ja auch nichts zu. Ja. Zum Glück hat meine frühere beste Freundin, die leider weggezogen ist, die hat auch einen Heiligabend. Oh, das ist natürlich praktisch. Und wir haben, also die ersten 12 Jahre haben wir so 3 Minuten auseinander gewohnt und da ging das. Da ist sie mal morgens zu mir gekommen, ich zu ihr. Und da haben wir uns so gegenseitig getröstet, mehr oder weniger. Aber Sabine, bist du jetzt ganz alleine? Nee, ich. Ja, in meinem Zimmer bin ich schon alleine. Natürlich. Meine Eltern, die schauen Fernsehen. Also, es gibt schon. Du bist in der Familie jetzt, ja. Ne? Also, aber keine große Feier mehr. Nö. Heute. Ich war in der Kirche. Ja. Das machen wir. Also, das ist bei uns Ritual. Also, das machen wir jedes Jahr. Wie bei vielen Familien, ne? Und das gehört auch irgendwie vermischt dazu. Und was gab's denn bei euch zu essen heute Abend? Fisch mit Kartoffelsalat. Fisch mit Kartoffelsalat? Ja. Bah! Ich mag überhaupt keinen Fisch. Also doch, ich mag gerne Fisch. Könntest du mich nicht hinterm Ofen her vorlocken? Ich habe mit dem Rinderbraten meiner Mutter gesagt, irgendwas zu essen möchte ich mir schon an meinem Geburtstag da wünschen. Ja. Das ist halt, weil ich das gerne esse. Und das war Fisch mit Kartoffelsalat. Ja. Jeder Jack ist anders, ne? Warum ja. nicht? Ne? Sabine, Jetzt wünsche ich dir nochmal alles Gute zum Geburtstag. Danke. Schöne Weihnachten, ne, was man also wünscht, und ein schönes neues Jahr und so weiter. Ja, dir auch. Und bleib, wie du bist. Ach, ich wollte noch was wissen. Kommt vielleicht nächstes Jahr nochmal ein Buch von dir raus? Das wissen wir noch nicht genau. Das wäre nämlich gut. Ja. Ich habe mir jetzt nämlich dieses Jahr einen Tag vom Urlaub gekauft, für den Urlaub. Ja. Und habe es dann im Flugzeug schon zu Ende gelesen. Ja. Und dann hatte ich kein Buch mehr für den Urlaub. Also wenn, dann kommt es frühestens im Herbst raus. Aber ja, die Entscheidung ist nur so schwer. Bitte? Bei uns kriegt man das nur so. Das kann man, aber in jeder Buchhandlung kann man das bestellen. Ja, gut. Ja. Liebe Sabine, alles Gute und freue dich auf deinen 30. Geburtstag. Oh je, ja. Da will ich vielleicht eine Party machen. Rufst du nochmal an, alles klar? Da ruf ich nochmal an, okay. Okay, tschüss Sabine. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Jens und der ist 23. Ja, namens Domian. Namens Jens. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, dir auch. Ja, mein Thema ist Heiligabend im Krankenhaus. Heiligabend im Krankenhaus, Mensch, liegst du im Krankenhaus? Ja. Was hast du? Durch eine Allergie, ein Eiter-Erysipel. Ein Eiter-Erysipel? Was ist das? Ähnlich wie ein Geschwür und das mitten im Gesicht. Oh. Und wie groß ist das? Ich sag mal so, die rechte Gesichtshälfte ist jeden Morgen zugeschwollen. Und ganz vereitert? Ja. Und das ist die Folge einer Allergie? Ja. Und auf was hast du allergisch reagiert oder reagierst du allergisch? Ja, wenn sie sich da mal sicher wären, wäre mir wohler. Dann könnte es man ausschließen. Also ich habe das nicht zum ersten Mal. Ich habe es jetzt in diesem Jahr 10-mal gehabt. 10-mal schon? Ja. Und auch in so schlimm, dass die ganze Gesichtshälfte betroffen? Nicht nur im Gesicht, das geht über den ganzen Körper. Und 3-mal schon so schlimm, dass ich also stationär behandelt werden musste. Und was machen die dann mit dir? Vollpumpen mit Antibiotika und das ist es dann. Wobei das vielleicht auch gar nicht die Lösung ist, ne? Die Lösung wäre ja herauszubekommen, warum. Die Lösung ist es garantiert nicht, aber das ist das Vordringlichste, was die machen können, weil das so extrem ist, dass das sonst zum Teil also Blutvergiftung und so. Ja, natürlich, kann. Ja. Hast du irgendeine, oder haben die Ärzte, hat man irgendeine Idee, aus welcher Richtung es kommen könnte? Also ich bin jedes Mal im gleichen Klinikum und sie versuchen natürlich herauszufinden, woran es liegt, vor allem wenn das so häufig ist. Mhm. Aber die testen mich mit allem Möglichen aus, aber sie kriegen es halt nicht genau raus, woher das kommt. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Ich hatte vor einer Weile hier jemanden in der Sendung, der erzählte mir von einer ganz, ganz spezifischen Lebensmittelallergie, dass er zum Beispiel Schokolade nicht essen kann, dass er bestimmte Süßigkeiten auch nicht verträgt und dann extrem schlimme Asthmaanfälle bekommt und höllisch immer aufpassen muss, wenn er irgendwo essen geht oder wenn ihm etwas angeboten wird, dass er nicht diese Stoffe zu sich nimmt. Und er erzählte auch, dass es sehr lange gedauert hat, bis man das herausanalysiert hatte, was die Ursache ist. Ja, also ich weiß zum Beispiel, ich bin selbst gegen alle möglichen Vollkornprodukte und sowas allergisch. Mm. Joghurt, Dickmilch und sowas. Also das ist eine normale Lebensmittel-Neurodermitis. Aber jetzt, was diese Entzündung auslöst, weiß man also nicht Bescheid. Jetzt musst du Arme im Krankenhaus liegen. Wie lange liegst du schon im Krankenhaus? Diesmal relativ kurz, erst seit Montag, Sonntagabend in der Notaufnahme und Montagmorgen dann gleich ins Krankenhaus rein. Nun stellen sich natürlich alle Leute, wahrscheinlich zu Recht auch, das sehr traurig vor, Weihnachten im Krankenhaus am Heiligen Abend zu verbringen. Wie empfindest du das denn? Ach, ich empfinde es nicht allzu schlimm. Das größte Geschenk für mich war heute im Endeffekt gute Freunde, die mich besucht haben. Mhm. Weil das finde ich, da sieht man erst, wer wirklich Freund ist oder Freundin. Mhm. Weil wer kommt sonst an Heiligabend so normal jemand besuchen? Wie ist mit deinen Eltern? Haben die dich besucht? Ich habe keinen Kontakt mehr. Du hast keinen Kontakt zu den Eltern. Aber du hast auf jeden Fall Besuch von Freunden. Ja. Am Nachmittag oder am Abend irgendwie. Ja, genau. Mhm. Ist denn da jemand mit dir noch im Zimmer oder hast du ein Einzelzimmer? Nein, ich habe zwar ein Bett Nachbarn, nur der ist mittlerweile zu Hause. Mhm. Also der hat Ausgang gekriegt. Gibt es denn in dem Krankenhaus, in dem du bist, irgend so ein bestimmtes Programm heute Abend? Wurde da gesungen auf den Fluren oder gibt es irgendwas, was da geboten wird? Nein, das haben die hier nicht. Ich komme aus dem tiefsten Ostwestfalen, Bielefeld. Also in Bielefeld wird nicht gesungen in den Krankenhäusern? Allen Anschein nach nicht, jedenfalls nicht in dem, wo ich bin. Ja. Also es war heute Morgen eine wunderschöne evangelische Kirchenmesse hier. Die katholische habe ich mir da nicht mehr angeguckt, aber halt das Evangelische war wirklich sehr schön. Ansonsten ist das hier wie ein Sonntag, den die vom Personal her auch ausklingen lassen. So, und heute Abend, so ab 8 Uhr oder so, hast du vor der Glotze gesessen, oder wie? Ja, im Endeffekt schon. Und war aber nicht so schlimm für dich? Du hast nicht da den Sentimentalen bekommen? Nee, den sentimentalen bekomme ich deswegen schon lange nicht mehr, weil sonst, wenn man so oft sowas hat, dann nimmt man, da sagt man sich, egal was ist. Und das ist also, Weihnachten ist nicht unbedingt der Tag für mich, wo ich sagen müsste, das ist jetzt die gesamte Sache. Es ist natürlich ärgerlich, weil es eine Planung, die man hatte für die Feiertage, über den Haufen geschmissen hat. Wie lange musst du denn noch im Krankenhaus bleiben, Jens? Bis ins neue Jahr. Bis ins neue Jahr noch. Ja, Silvester werde ich auch vorm Fernseher verbringen, weil also es zu gefährlich ist, wenn ich so rausgehe. Ja, also grüßen wir doch mal ganz herzlich an dieser Stelle alle Leute, die krank sind, alle, die in den Krankenhäusern uns vielleicht jetzt auch verfolgen, und grüßen wir auch die Leute, die jetzt in den Knästen sitzen und vielleicht auch ganz einsam sind und überhaupt niemanden draußen mehr haben. Ich weiß von vielen Gesprächen mit Knackis, dass der Heilige Abend ein besonders schwieriger Tag und eine besonders schwierige Zeit ist, die rumzukriegen. Ich grüße euch alle ganz herzlich und wünsche alles Gute. Lieber Jens, schließe ich mich an. Ja. Und ich hoffe sehr, dass du bald gesund wirst, Jens, und dass die da der Krankheit auf die Schliche kommen. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute. Jo. Tschüss, Jens. 40 Jahre alt ist der nächste Anrufer und er heißt Detlef. Hallo. Ja, hallo. Domian. Detlef. Hi. Frohe Weihnachten erstmal. Ja, zurück. Ja, mein Thema ist Obdachlose über Weihnachten. Obdachlose über Weihnachten. Richtig. Wie kommst du auf das Thema? Ja, ich war selber mal obdachlos. Mhm. Wie lange? 5 Jahre. Mhm. Von 89 bis 93. Alkoholabhängig. Mhm. Und wenn ich jetzt so durch die Straßen laufe, also es sieht immer schlimm aus. Detlef, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du obdachlos geworden bist? Durch Scheidung habe ich mich dem Alkohol hingegeben. Mhm. Also tagtäglich getrunken, dann die Arbeit geschmissen. Du hast das nicht verkraftet, dass du deine Frau verloren hast? Und ja, richtig. Mhm. Ich habe die Frau mit Kind geheiratet und das Kind war auch weg dann. Und da war für mich alles sinnlos. Und habe ich gedacht, okay, was hast du gedacht? Gesoffen. Mhm. Was für einen Beruf hattest du vorher? Ich war gelernter Bäcker. Gelernter Bäcker. Ja. Und irgendwann warst du auf der Straße. Ja, richtig. Du hast deinen Beruf verloren und deine Wohnung auch. Ja. Weil du die Wohnung nicht mehr bezahlen konntest. Ja, richtig. Und dann so viele Jahre auf der Straße. Ja, weil der Alkohol, der hat sich mir zugelassen, dass man irgendwie Chancen für sich, die Perspektiven hat man total verloren. Ne? Wie hast du damals auf der Straße gelebt? Von was hast du gelebt? Ja, am Anfang habe ich dann für sich so Ladendiebstähle im Alkohol geklaut, gebettelt. Mhm. Und nachher dann wieder der Körper kaputt war, weil ich konnte nachher nicht mehr richtig laufen. Mhm. Dann habe ich angefangen, mich auf die Düsseldorfer Nobelmeile zu setzen. Und hab da gebettelt. Auf die Königsallee. Ja, richtig. Mhm. Und die Leute haben da auch ein bisschen was abgedrückt? Ja, ich konnte gut davon leben. Mhm. Wie viel hast du da so pro Tag, wenn man das so im Durchschnitt überhaupt sagen kann? Ist verschieden. Es kann mal passieren, dass man in 8 Stunden 2 Mark hat. Es kann aber auch passieren, dass man in 12 Stunden 150 bis 200 Mark hat. Ist das wahr? Ist das wahr? Das kommt immer darauf an. Man hat auch manchmal Tage, wo man nichts hat. Aber auch dieses Geld hast du dann damals versoffen? Ja, richtig. Mhm. Dann auch für andere Sachen ausgegeben, eben mal eine Campingausrüstung gekauft, weil immer nur in Kellern schlafen wollte ich nicht. Mhm. Und dann habe ich mir für den Winter nachher einen guten Schlafplatz besorgt. Mhm. War ein schöner Heizungskeller. Mhm. Ja, Detlef, nun ist ja heute Weihnachten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so etwas hinter sich hat, wie du es hinter dir hast, dass da manche Erinnerungen aufkommen. Wie hast du damals, als du auf der Straße gelebt hast, Weihnachten verbracht? Weihnachten, ja, an für sich meistens hatten wir hier diese CVJM. Mhm. Die haben Weihnachtsfeiern und die Diakonie auch. Mhm. Aber es ist halt eben so, die Familie fehlt so. Mhm. Unpersönlich also, an für sich. Ne? Du bist dann schon irgendwo hingegangen von solchen Institutionen, Einrichtungen, Vereinen. Ja, die haben euch dann irgendwie auch ein Essen spendiert. Ein Essen, Zigaretten gab es, ein bisschen Süßigkeiten. Mhm. Und nach 2 Stunden war die Sache dann auch vorbei. Und dann wieder raus auf die Straße. Richtig. Und wie hast du dich in dieser Zeit Weihnachten gefühlt? Ganz beschissen. Da kamen sicher sehr viele Erinnerungen so an Familie und an gute Zeiten hoch. Ne? Ja, richtig. Aber die hat man nachher mit Alkohol immer wieder runtergedrückt. Mhm. Und darum verstehe ich auch die meisten, die auf der Straße leben, sich in ihre Ecke verkriechen. Ne? War das so, dass du vielleicht vor Weihnachten besonders Angst hattest in dieser Zeit? Ja. Also es war, da wurde meine Trinkzeit immer schlimmer. Also der Konsum, Alkoholkonsum wurde höher. Ne? Mhm. Mhm. Und ich sehe es auch heute, also wo sich immer hin verkriechen, das ist immer so schlimm. Also die Leute, die haben keine Perspektiven mehr. So, jetzt warst du so viele Jahre auf der Straße. Nun sind aber seit dieser Zeit schon wieder eine ganze Menge Jahre vergangen. Richtig, viele Und ich Jahre. Gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht mehr auf der Straße jetzt bist. Nein, ich habe eine eigene Wohnung, eine schöne kleine. Mhm. Wie hast du dann das stelle ich mir so sehr schwer vor, wenn man so in der Gosse gelebt hat, wie hast du dann den Schritt nach oben wieder geschafft? Ja, zum Ersten haben meine Schwester, die haben da aufgelesen. Mhm. Die haben also durch die Arbeit der Wohlfahrt Bescheid bekommen, dass ich auf der Straße richtig lebe, verkommen bin, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und dann haben die angefangen, mich zu suchen. Sind dann also diese Nobelweile auf und abgegangen, bis sie mich dann gesehen haben. Was hast du gesehen? Mhm. Ich habe die angesprochen auf eine Zigarette. Ich habe sie gar nicht erkannt und die hat mich auch nicht erkannt. Mhm. Und dann sagte dann meine kleine Schwester nur, mein Name, Detlef. Sag ich, ja, wer seid ihr denn? Mhm. Ja, dann sagte sie dann, ja, wir sind deine Schwestern. Ja, und dann fing ich an zu weinen. Mhm. Ja, und dann plötzlich sagte ich, ja, ich muss doch ein bisschen Geld machen, dann gehe ich in die Entgiftung. Mhm. Dann habe ich mich entgiften lassen in einem Krankenhaus und von da aus dann eben über die Diakonie. Mhm. In ein Obdachlosenheim, so ein Übergangsheim. Aber alles freiwillig, ne? Alles freiwillig. Dazu hast du dich entschlossen, ne? Ja, richtig. Ganz wichtig, ne? Das kann man, da kann man vielleicht gar niemanden so hindrängen. Das muss man selbst wollen, ne? Richtig, das ist ein Schlüsselerlebnis, was man haben muss. Ja, ja. Das war wahrscheinlich für mich das Schlüsselerlebnis eben. Ich werde doch als Mensch noch angenommen. Mhm. Entgiftet, dann Diakonie. Wie ging es dann weiter? Ja, in so einem ledigen Wohnheim, ein Jahr betreutes Wohnen, eine sozialpädagogische Betreuung. Mhm. Ja, und dann, da ein bisschen gespart, so. Man konnte in diesem Haus, wo ich war, eben sein Sozialgeld behalten. Gab es da so Momente, wo du vielleicht wieder rückfällig geworden wärst, wo du dich sehr am Riemen reißen musstest? In der Zeit an für sich gar nicht. Ah ja. Weil da hatte ich immer wieder Perspektiven und Hilfen. Wenn ich so einen Saufdruck habe, wie manchmal, wenn der auftrat, dann bin ich direkt zu dem Sozialarbeiter hingerannt, habe gesagt, ich habe einen Saufdruck und konnte mit dem reden über alles. Du sagst in der Zeit nicht. Gab es denn eine spätere Momente? Ja, richtig. Nach dem Jahr, wo ich ausgezogen bin aus diesem ledigen Wohnheim in die erste eigene Wohnung, da hatte ich mich selber überschätzt, jetzt kann ich ja wieder. Hatte also alles, was ich in diesem einen Jahr gelernt habe, wie ich da mit meiner Krankheit umzugehen habe, total vergessen. Aber du hast es trotzdem geschafft und du bist nicht nochmal umgekippt. Nein, danach nicht mehr. Denn das war ein erschreckendes Erlebnis, morgens aufzuwachen, ich wollte zur Arbeit, greife automatisch zur Bierflasche. Und da kam nur noch der Gedanke, ich habe verloren. Also ab zur Entgiftung und danach dann noch eine Therapie gemacht. Hast du jetzt auch Arbeit? Zurzeit nicht mehr. Nicht mehr? Ich war selbstständig. Aber hattest du denn nach dieser Geschichte zwischenzeitlich mal Arbeit? Ja, richtig. Ich habe Arbeit statt Sozialhilfe gemacht. Mhm. Erst für eine Mark 50, drei Monate. Mhm. Dann hatte ich ein festes Arbeitsverhältnis, das nennt sich auch Astmaßnahme, ASS. Mhm. Das war ein Malerhelfer. Ah ja. Also da ist eine ganze Menge passiert. Ja. Jetzt im Moment bist du leider arbeitslos. Richtig. Aber du hast vermutlich Pläne, wie es weitergehen soll oder Hoffnungen. Ja, sicher. Ich habe jetzt eine Umschulung beantragt im kaufmännischen Bereich. Mhm. Weil in meinem Alter jetzt noch eine großartige handwerkliche Lehre zu machen, das ist ja Blödsinn. Denn wer nimmt nachher noch einen Handwerker mit 45 ungefähr? Also Detlef, ich gratuliere dir sehr, sehr herzlich, dass du das geschafft hast. Und ziehe den Hut. Das ist sicher nicht einfach. So etwas aus eigener Kraft heraus zu schaffen. Und vielleicht sollten wir alle mal auch ein bisschen nachdenken, wenn wir die Leute auf der Straße liegen sehen, was für Schicksale sich oftmals dahinter verbergen. Und dass es vielleicht jedem von uns unter Umständen ganz schnell auch passieren kann. Das ist richtig. Was mich am meisten nur geärgert hat, die letzten Tage, ich war in Bonn, da stehen so viele Häuser leer. Da steht sogar bei, ja, glaube ich, heißt das, eine Bauruine, die schon seit 20 Jahren, da steht so ein Hochhaus. Wenn man das diese Obdachlosen sich selber in Eigenleistung auf weiterbauen ist, ne? Da spart der Staat Geld und die Jungs, die haben alle ein Dach über dem Kopf. Vielleicht hat die Oberbürgermeisterin von Bonn jetzt ja zugehört und wird initiativ. Schön wäre es. Detlef, danke für den Anruf, alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt ist am Telefon der Horst und der ist 60 Jahre alt. Hallo. Hallo Horst. Ja, Jürgen, grüß dich. Ja, guten Abend. Guten Abend, ja. Was so ist dein... So würde ich auch sagen, zunächst einmal Dank an die Eheleute Domian, dass sie dich also heute Abend laufen lassen haben. Ja, ich hatte ja ein bisschen schlechtes Gewissen. Die armen beiden sitzen jetzt da alleine. Auch du wirst das mit deinem Charme morgen schon wieder ausgleichen. Kriegen wir schon wieder hin, ja genau. Und dann darf ich feststellen noch, bevor wir in Medias Res gehen, darf ich feststellen, dass dein Hirschgeweih ja nun endlich eine Daseinsberechtigung hat. Wir haben es so schön geschmückt. Die Kuh da aufgehängt hat. Ja, wir haben es weihnachtlich geschmückt, das Hirschgeweih. Schön, ne? Ja, ist sehr schön. Ja. Ich wage aber nicht zu fragen, ob das im Vordergrund Krebse sind, denn du hast ja gesagt, du isst keinen Fisch. Krebse? Was meinst du mit Vordergrund? Auf deinem Tisch. Nee, das ist Lametta hier. Ach so, das kann man nicht so richtig erkennen. Ganz profanes, rotes Lametta. Richtig, wir haben es ganz weihnachtlich geschmückt alles. Ja, sehr, sehr, sehr schön, ja. Also Horst, jetzt zum Thema. Ja, zum Thema. Ich begehe eigentlich Weihnachten nicht, weil Leute, die alttestamentarisch orientiert sind, ja mit Weihnachten nicht am Hut haben. Ach, erklär uns das mal. Du bist Christ? Nein. Nein, wie nennt man das? Wie würdest du dich selbst bezeichnen als? Also ich würde mich selber bezeichnen, jüdischen Glaubens. Jüdischen Glaubens? Ja. Ja, ja gut, das ist dann klar, dass ihr mit Weihnachten dann nichts am Hut habt. Aber es gibt auch schöne Dinge, gerade zu Weihnachten, die ich beobachten kann, wie zum Beispiel den Tannenbaum. Das ist ja wohl die schönste Erfindung, die es gibt. Ne? Mhm. Hast du denn einen Tannenbaum? Ja, ich habe schon im Vorgespräch, dein Kollege hat sich wohl bald unter den Tisch gelacht. Ich habe einen, der ist 35 Zentimeter groß. Der ist 35 Zentimeter groß? Vielleicht mal so gerade wie so ein Blatt Papier hier? Ja, ja, so ungefähr. Aber ein aus Plastik vermutlich, oder? Das ist einer aus Kunststoff, aus Kunststoff, ja. Und also ich finde die Erfindung als solches sehr schön. Wir haben auch hier in unserer Stadt sehr viele stehen. Mhm. Und die Beleuchtung in diesen Bäumen ist also sehr schön. Mhm. Also du glaubst nicht an die Geburt Jesu Christi? Nicht mit am Hut. Hast du nichts mit dem Hut? Lass mich das so locker sagen, weil du vorhin auch zu dem Anrufer aus Nordrhein-Westfalen gesagt hast, ach so, bei euch singt ihr nicht. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Also jeder wie er will. Ne? Ja. Aber bist du schon immer jüdischen Glaubens gewesen? Oder bist du irgendwann übergetreten? Ich bin konvertiert. Mhm. Wann, in welchem Alter? Das sind jetzt 32 Jahre. 32 Jahre alt, wie kam das, Horst? Das kam dadurch, dass ich im Ausland Leute kennenlernte, die da einst einmal als Juden in Deutschland gelebt haben. Mhm. Und ich habe mich dann gerade durch diese Leute so in diese Thematik des Glaubens vertieft, dass ich dann auch einige Male nach Israel gefahren bin und habe da mit einigen Leuten gesprochen, die mir allerdings alle dringend davon abrieten. Und ich habe es dann trotzdem getan. Du warst vorher überzeugter Christ? Also überredeter Christ. Überredeter Christ. Kannst du denn jetzt mal so uns allen erklären, was dich am jüdischen Glauben so fasziniert hat? Ich meine, das ist ja schon ein Schritt, um zu sagen, ich trete jetzt in diese Glaubensgemeinschaft ein. Ja, also es ist erstmal die jüngste deutsche Geschichte. Mhm. Ich will auch nicht zu den Leuten gehören, die sagen, interessiert mich nicht, betrifft mich nicht. Also wenn dann jemand konvertiert, dann kann er ebenso gut von sich sagen, wäre ich früher konvertiert oder hätte ich früher konvertiert oder wäre ich gleich von der Geburt an unter diesem Glauben groß geworden, dann weiß ich gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch leben würde. Mhm. Mhm. Und, also das ist eine ehrenwerte Einstellung, wie du das jetzt erklärt hast. Ja. Trotzdem verstehe ich nicht so ganz, dass man dann gleich zu diesem Glauben übertritt. Da muss da auch irgendein Inhalt sein, der dich fasziniert hat oder anspricht. Irgendein religiöser, vielleicht spiritueller Inhalt auch. Also spirituell würde ich nicht sagen, aber doch vielleicht ein religiöser. Also mir gefällt so vieles nicht bei den bei der evangelischen und insbesondere nicht bei der katholischen Kirche. Da sind mir zu viele Ungereimtheiten, die ja auch in deinen Gesprächen immer wieder herauskamen. Mhm. Frau Maria soll ein Kind bekommen haben ohne Geschlechtsverkehr, was damals nicht ging, das wissen wir alle. Und dass die Kirchen, insbesondere auch jetzt wieder die katholische Kirche, sagt, also selbst wenn du HIV-positiv bist, darfst du kein Kondom benutzen. Mhm. Würde ich es tun, ich bin nicht HIV-positiv, aber würde ich es tun, mache ich mich dann wieder... Das ist jetzt so eine inhaltliche Kritik am Christentum. Ich war eigentlich darauf hinaus, dass du mir etwas sagst am Judentum, was dich so richtig anspricht, wo du sagst, das ist mein Ding, das spricht auch mein Herz an, das geht richtig tief in mich rein. Ja, da gibt es eine Geschichte, die liegt noch gar nicht so lange zurück. Das war noch zu Zeiten, als Golda Meir noch Regierungschefin war. Du wirst sie noch kennen. Mhm, ja. Und sie flog einmal über das Heilige Land und sagte zu Nixon, überall wo grün ist, ist Israel. Das heißt, aus nichts etwas geschaffen. Mhm. Und der Zusammenhalt, insbesondere der Zusammenhalt der Menschen auf der ganzen Welt, der hat mich so beeindruckt. Mhm. Das hat mich so beeindruckt. Jetzt machen wir nochmal eine Klammer zum Anfang unseres Gespräches. Ja. Weihnachten für einen Juden ist kein Grund zum Feiern, aber in irgendeiner Weise begehst du es auch. Du hast einen kleinen Weihnachtsbaum zu Hause, sagst du. Ja, ja. Gab es denn irgendwie auch ein Essen oder dass du irgendwie doch eine kleine Feierlichkeit veranstaltest bei dir zu Hause? Nein, gar nicht. Ich habe heute einen Karpfen gegessen, also nicht einen ganzen, einen halben Karpfen gegessen und habe einige Lichter angezündet. Und lese im Spiegel Nummer 46 die Geschichte, die katholische Kirche im Dritten Reich. Ah ja. Und das ist meine Abendlektüre. Und ich wusste, heute Abend 22.55 Uhr bist du bei mir zu Besuch. Kommt der Dom ja ein bisschen früher als sonst. Ja, und dann habe ich gesagt, nein, ich habe ja Zeit. Übrigens, der 24. ist für mich insoweit immer ein ganz interessanter Tag. Wir haben übrigens die gleichen Berufe. Du bist ja auch Journalist, ne? Ja. Und am 24. fahre ich immer in die City und beobachte Leute. Mhm. Vor allem mit ihren riesen Einkaufs. Aber so für dich alleine? Für mich ganz alleine. Und ich hatte nur einen kleinen Zettel, da stand drauf Candies. Sag mal, Horst, Schlussfrage an dich. Ja. Was denkst du über und zu Ignaz Bubis? Ich verehre ihn, ich mag ihn, ich höre ihm zu, das ist wohl das Wichtigste, ich höre ihm zu. Er war auch vor einiger Zeit, Anfang dieses Jahres bei uns in der Stadt, wurde dort von einigen Leuten, aber die kamen alle aus der rechten Ecke, wurde ihn auch beschimpft und angegriffen. Der Mann hat viel am Hut, er kümmert sich um alles und ich frage mich, wie er das eigentlich schafft. Also, ich verehre diesen Mann auch sehr. Ja. Und ich habe zwei Wunschkandidaten für das nächste Bundespräsidentenamt. Davon raten ihm alle Leute ab, auch Intellektuelle. Das ist entweder Hans-Joachim Gauck von der Gauck-Behörde oder Ignaz Bubis. Ja. Ich weiß, dass es umstritten ist. Ich persönlich könnte wunderbar damit leben und würde größtes Vertrauen in ihn setzen, dass er unser Land, uns Deutsche, auch gut repräsentiert. Lieber Horst, alles Gute. Und du hast eine große Feier dann im April wahrscheinlich, ne? Du sagst es, ja. Und ich wünsche dir ein frohes Christfest. Dankeschön. Obwohl ich auch damit auch nicht so viel am Hut habe, aber ich danke dir sehr herzlich. Und die Grüße an die Eltern. Das ist jetzt über den Sender. Horst, vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, Freunde, 23.30 Uhr und 50 Sekunden. Und jetzt machen wir eine ganz kleine Musikpause. Uhr und 32 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom Westdeutschen Rundfunk, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht, am Heiligen Abend, heute Abend haben wir eine ganz, ganz offene Sendung für alle eure Themen, über die ihr einfach mal so reden wollt, über die ihr gerne mit mir reden wollt. 0130 29 11, so erreicht ihr uns per Telefon und per Fax unter 0130 11 51 22. Und ihr könnt uns auch mailen, und zwar unter 1live, bitte zusammenschreiben, 1live@wdr.de, 1live@wdr.de. Wenn ihr mailt, wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können, um euch hier in die Sendung hineinzustellen. Es ist jetzt am Telefon der Stuart. Ja, genau, hallo. 31 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hi, Stuart. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich habe mich heute von meinem Freund endgültig getrennt. Heute hast du dich von deinem Freund getrennt? Ja. Warum? Die Geschichte hat im Anfang November schon seinen Anfang genommen. Am 3. November hat er mir halt gesagt, dass er sich in einen anderen Mann verliebt hat. Mhm. Das brauchte dann erstmal ein paar Tage bei mir, bevor ich das überhaupt begriffen habe, bevor es bei mir ankam. Wie lange wart ihr zusammen gewesen bisher? Zweieinhalb Jahre. Mhm. Schon eine lange Zeit. Mhm. Und dann war ich erstmal vollkommen fertig. Wir hatten dann ein, zwei Wochen keinen Kontakt. Dann Er hat dir da gesagt, dass er sich in einen anderen Mann verliebt hat. Wie lange lief das denn da schon zwischen ihm und dem anderen Mann? Nicht sehr lange. Also er hat das ein, zwei Wochen. So, das war schon korrekt, dass er es dir dann relativ schnell gesagt hat. Ja, da bin ich auch sehr dankbar für, dass er das sofort mehr oder weniger gesagt hat. Das war erstmal ein Schuss vor den Bug, als er es dir gesagt hat. Ja. Mhm. Ja, dann hatten wir halt eine Zeit lang keinen Kontakt mehr und irgendwann meldete er sich wieder bei mir und sagte mir, dass er mich vermisst. Mhm. Und dann haben wir uns halt auch wieder gesehen, wieder getroffen. Ja, und ich liebe ihn immer noch eigentlich und Als ihr euch dann wieder getroffen habt, lief denn dann die andere Sache mit dem anderen Mann auch noch? Ja, er hat mir gesagt, also eine feste Beziehung würde er mit ihm nicht eingehen. Mhm. Und ja, zurück zu mir wolle er halt auch wohl irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, ich habe so, er machte so den Eindruck, er sitzt so zwischen zwei Stühlen irgendwo, kann sich nicht entscheiden irgendwie. Mhm. Aber deine Gefühle waren klarer, ganz eindeutig. Ja, sind sie immer noch ganz klar. Ja. Und dann habt ihr beiden euch gequält bis heute? Ja, bis heute hin. Und ich hatte, ja, ich habe Magengeschwür bekommen. Ich habe seitdem fast 5 Kilo Gewicht verloren. Mhm. Und ja, Schlaflosigkeit und solche Geschichten sowieso irgendwie. Und jetzt habt ihr euch heute getrennt? Ja, dann bin ich heute hingefahren, hab die Weihnachtsgeschenke für ihn mitgenommen und habe ihm halt gebeten, dass wir jetzt halt auf Dauer keinen Kontakt mehr haben wollen. Mein Gott, wie traurig, du hast die Geschenke doch mitgenommen. Und ja, ich meine, was soll ich damit machen? Du hattest die schon gekauft. Ja. Was hast du ihm geschenkt? Verschiedene Dinge, also so ein Buch, Konrad und Paul, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Und ein Gipstorso, ein Gipsmännertorso von so einem Künstler. Na ja, gut, also einige schon sehr nette Sachen, ja, hast du dir ausgedacht. Jetzt hast du ihm das gesagt. Wie hat er denn da reagiert? Wir haben nicht sehr viel gesprochen heute miteinander. Ich war nicht ganz lange da. Ich war höchstens 10 Minuten da, weil es ging nicht länger irgendwie. Ich konnte nicht länger irgendwo. Stuart, warum überhaupt hast du das gemacht? Und hast du diesen letzten Schritt jetzt vollzogen? Ja, ich habe diesen letzten Schritt eigentlich getan, um mich selbst zu schützen irgendwo. Mhm. Weil ich kann so auf Dauer nicht weiterleben. Also er war zu uneindeutig und das hat dir so wehgetan und du hast auch keine großartige Perspektive mehr gesehen. Ich würde mich freuen, wenn er sich bei mir gemeldet hätte und gesagt hätte, komm, lass es uns nochmal versuchen oder anfangen wieder von vorne neu oder irgendwie oder unsere Beziehung neu definieren irgendwo. Sicher. Hat er aber nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ich habe ihm halt vorgeschlagen, auch vor einigen Tagen, denn, dass wir vielleicht Heiligabend zusammen verbringen sollten irgendwie. Und ja, wollte er. Und er hat dich dann heute einfach auch so gehen lassen. Das heißt, er hat deine Entscheidung so dann auch akzeptiert. Ja, er hat sie akzeptiert, ja. Wie viel Uhr war das? Das war heute Nachmittag so gegen 2:30. Was hast du danach gemacht? Ich bin nach Hause gefahren. Ich lebe bei meinen Eltern und meinem Bruder mit seiner Familie. Ja, das habe ich gemacht. Und ich habe geduscht und mich halt auf den Heiligabend heute so vorbereitet. Und dir geht's hundsbeschissen wahrscheinlich, ne? Ja, es ging mir schon mal wesentlich besser. Ist es für dich wirklich jetzt so, dass ein Schlussstrich gezogen wurde oder... Ganz ehrlich, jetzt gibt es in dir doch noch irgendwelche Hoffnungen, dass er sich vielleicht doch nochmal meldet und dass da irgendwie nochmal was sich entzünden könnte? Lieben tue ich ihn immer noch. Und es ist natürlich ein Wunsch. Ich denke, es wird auch nur ein Wunsch bleiben, dass er sich nochmal meldet bei mir. Aber ich glaube nicht, dass er das tut. Du hast schon den Eindruck, dass die Liebe zu dir in ihm erloschen ist. Ja. Also dann ist das wirklich... eine richtige Entscheidung. Und das macht auch nicht jeder. Die meisten versuchen dann ja bis zum letzten geht nicht mehr festzuhalten und zu klammern und tun sich dabei selbst natürlich auch am meisten weh dabei. Insofern finde ich das schon richtig, was du gemacht hast. Und jetzt ist das eine schlimme Zeit. Und da gibt es auch keine großen tröstenden Worte, da muss man einfach durch. Das ist nach einer gewissen Zeit wird das natürlich verheilen und wird sich beruhigen. Glaubst du jetzt wahrscheinlich gar nicht richtig dran, aber es wird so kommen. Aber ich finde die Entscheidung respektabel und richtig, dass du es so gemacht hast heute. Auf jeden Fall, Stuart. Es gibt noch so viele wunderbare Männer auf der Welt. Schwacher Trost, ne? Ja. Mein Lieber, Kopf hoch. Es kommen bessere Zeiten. Ganz, ganz ehrlich. Kein blöder Spruch jetzt von mir, einfach so. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Stuart. Tschüss. Oh, war ja heute Liebeskummer. An so einem Tag. Bärbel, 45. Ja, hallo. Hallo Bärbel. Ich grüße dich. Ich dich auch. Wo du eben gerade gesagt hast, es kommen bessere Zeiten, das kann ich wirklich nur bestätigen. Und ich bin in vielen Situationen gewesen, wo ich da nur von gelebt habe, dass bessere Zeiten kommen. Von der Hoffnung. Ja, von der Hoffnung. Mhm. Sie sind gekommen. Und für mich ist eigentlich so, mein schönstes Weihnachtsgeschenk ist immer meine Tochter. Mhm. Meine Tochter ist 4 Jahre alt und es ist nicht selbstverständlich, dass dieses Kind lebt. Mhm. Was war denn da vorgefallen? Sie ist mit einer Gallengangsatresie geboren. Das ist eine seltene Erkrankung, sagen wir mal, noch vor vielen Jahren immer tödlich endende Erkrankung. Mhm. Eine Atresie ist immer etwas, da ist was nicht vorhanden. Mhm. Und bei ihr war das eine extrahepatische, also außerhalb der Leber liegende Gallengangsatresie, aber auch die Gallengänge sind ja innerhalb und außerhalb der Leber. Mhm. Und die sind, aus welchen Gründen die nicht vorhanden sind, weiß keiner. Also die Mediziner konnten mir das auch nicht erklären. Mhm. Ne? Aber sie sind nicht vorhanden. Das führt natürlich dazu, weil die Galle ist ja eine recht aggressive Flüssigkeit und wir brauchen die auch zur Fettverdauung. Mhm. Und das führt einfach dazu, dass die Leber sich über kurz oder lang selber zerstört. Mhm. Ne? Und so wurde das Kind geboren? Das Kind, ja, das ist geboren und nach ungefähr einer Woche hat man auch den Verdacht gehabt, dass sie diese Erkrankung hat. Mhm. Und das hat sich dann leider auch in der zweiten Lebenswoche bestätigt. Also eine sehr schwere Erkrankung. Was hat man getan, um sie gesund zu machen, um sie zu retten? Also der erste Schritt ist der, man hat also eine Kasai-Operation vor sich genommen. Das ist eine Operation, wo eine Darmschlinge an die Leberpforte angenäht wird, damit überhaupt noch ihre eigene Leber ein bisschen erhalten bleiben werden kann, weil ansonsten kann nur eine Lebertransplantation sofort so ein Kind retten. Und also klingt auch kompliziert und schwierig. Ja, ist auch kompliziert gewesen. Mhm. Und man hat aber mir dann schon nach dieser Operation gesagt, dass, weil man dann die Leber gesehen hatte, dass also sie mit ihrer eigenen Leber, dass das nicht mehr so lange dauern wird, bis die Lebertransplantation ansteht. Und dann war, sage ich mal so, meine erste Angst einfach, weil man mir das auch wieder gesagt hat, die meisten Kinder versterben also nicht bei der Transplantation, sondern auf der Warteliste für ein Organ. Jetzt ist sie 4 Jahre alt, sagtest du vorhin. Ja. Hat sie eine neue Leber bekommen? Sie hat zweimal eine neue Leber bekommen. Zweimal schon? Ja, das erste Mal, wie gesagt, weil ich also der, sagen wir mal, Wachterei auf ein fremdes Organ aus dem Wege gehen wollte, habe ich mich dazu bereit erklärt und es ist ein Stück meiner Leber entnommen worden. Und das ist dem Kind am Januar 96 eintransplantiert worden. Das ging auch erst gut und die Leber hat wunderbar gearbeitet und ich habe das also sehr gut überstanden. Meine Leber ist wieder nachgewachsen. Ich habe also da gar keine gesundheitlichen Einschränkungen hinnehmen müssen. Leider hat sie dann nach 3 Monaten ein Virus bekommen. Die Immunsuppressiva mussten abgesetzt werden und damit ihr Körper den Virus bekämpfen konnte und es ist zu einer Abstoßung gekommen. Und ja, und dann ist sie im August 96, am 7. August, ein zweites Mal transplantiert worden mit einer Fremdspende. Mhm. Da hat sie von einem jungen Mann, der war damals gerade 18 Jahre alt geworden, bei einem Reitunfall ums Leben gekommen. Auch wieder, weil sie ja so eine ganze Leber noch nicht kriegen kann, weil sie ja noch ein kleines Kind ist, auch einen Teil der Leber bekommen. Ne? Das war im August 92 war das? Nee. 96. August 96, genau. Und diese Leber hat sie bis heute behalten? Ja, und vor allen Dingen die Transplantation, bei der ersten Transplantation hat es viele, also weil ihr Körper auch so schwach war, hat es viele Komplikationen gegeben. Das ist in Brüssel gemacht worden. Da waren wir vom Januar bis Mai, war ich in Brüssel bei der ersten Transplantation. Bei der zweiten Transplantation ist sie nach 14 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden, ne? Mein Gott, so ein kleines Kind und solche schweren Operationen schon. Ja. Ist sie tapfer? Sehr tapfer. Und ich muss auch sagen... Versteht sie das schon so? Kannst du ihr das erklären? Was, damit, wenn es sind ja so extrem schwere Eingriffe, die sie da ertragen muss. Ja. Und deshalb, dann kann ich natürlich sehr gut verstehen, dass du über jedes Jahr dankbar bist, dass du mit ihr verbringen kannst und auch Weihnachten feiern kannst. Was habt ihr beide denn? Gibt es einen Vater auch in der Familie? Der lebt aber nicht mit uns zusammen. Der lebt nicht, also du lebst mit der Kleinen alleine? Nein, und noch mit 2 älteren Kindern. Mit 2 älteren Kindern. Was habt ihr heute Abend gemacht? Wir waren zuerst in der Kirche alle zusammen, weil der mittelste Sohn da ein Stück aufgeführt hat. Mhm. Und das haben wir uns angesehen. Ja, dann haben wir wunderbar gegessen. Dann haben wir Geschenke ausgepackt und haben also einen ganz, ganz fröhlichen Abend verlebt. Und die Kleine kann auch alles essen, das ist gar kein Problem. Ja, sie soll nur salzarm essen, weil die Immunsuppressiva, also diese Mittel, weil die den Blutdruck ein bisschen hochbringen, aber jetzt darf sie alles essen und sie hat Leberwerte wie eine 1. Na, wunderbar. Was hast du ihr geschenkt zu Weihnachten? Da haben wir heute so ein bisschen missgeschickt. Ich habe ihr eine Puppe geschenkt, die sprechen kann, aber leider... Wollte sie gar nicht, oder wie? Die Technik der Puppe funktioniert so. Nicht. Naja, da müsst ihr umtauschen gehen. Die müssen wir umtauschen gehen, aber es ist nicht so schlimm. Bärbel, wie sieht das denn aus? Hat deine Tochter denn durchaus jetzt nach diesen vielen schwierigen Operationen Chancen, ein ganz normales Leben zu führen? Ja, es ist so, also seit ca. 14 Jahren führt man Lebertransplantationen bei Kindern durch und es gibt also, man macht das halt noch nicht länger bei Kindern, sodass man jetzt noch nicht sagen kann, man kann auf 20 Jahre Erfahrung zurückblicken, aber sie hat also eine Chance, mit dieser Leber alt zu werden. Ne? Hoffen wir alle sehr, drücken wir alle die Daumen und ich wünsche dir, deiner kleinen Tochter und auch dem Rest der Familie alles Gute, schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Darf ich noch ganz kurz was anführen? Ja, bitte. Ich möchte an dieser Stelle noch der Mutter von dem jungen Mann gedenken, die ich kennenlernen durfte, von dem meine Tochter die Leber bekommen hat. Die hatte mir kurz nach der Transplantation also einen Brief geschickt und ich habe den auch beantwortet. Wir haben uns eine lange Zeit immer über die Transplantationsstelle, also anonym geschrieben. Wir hatten aber dann beide den Wunsch, uns kennenzulernen. Und ja, mir war es einmal wichtig, dieser Frau auch mal meine Dankbarkeit auszudrücken. Es geht jetzt ja nicht darum, es ist nicht alles selbstverständlich. Und natürlich ich finde, nicht. Das ist wichtig, dass wir auch mal Dinge sehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Mutter nach dem Tode ihres Sohnes sagt, ich gebe die Organe zur Transplantation frei. Ne? Und hat diese Frau geantwortet? Sie hat mir zuerst geschrieben. Ach so war das, so rum. Ah ja. Und dann habe ich ihr geschrieben. Und dann haben wir uns mehrmals über die Transplantationsstelle geschrieben und dann habe ich aber mal so ein, wir haben dann beide den Wunsch gehabt, uns kennenzulernen. Die Stelle hat aber gesagt, das ist nicht erlaubt. Dann habe ich ihr einen Wink mit dem Zaunfall gegeben, dass ich dann und dann also wieder in dem Krankenhaus in Brüssel wäre. Und sie hat dann mit viel Glück und Zufällen mich da gefunden. Ne? Wir haben uns da auch bereits einmal gesehen und jetzt können wir uns also richtig schreiben. Wir haben unsere Adressen ausgetauscht. Ich habe sie auch gesehen. Und ich habe ein Bild auch mittlerweile von ihrem Sohn und ich schicke ihr Bilder meiner Tochter und ich kann ihr einfach, und für sie ist es so, sie sagt sicherlich, sie hat ihren Sohn verloren, aber es ist so ein ganz kleines Trostpflaster. Klar, ne? Natürlich, ja. Und ich muss sagen, ich finde das auch nicht so schlecht, dass man den Leuten, also dass sie sowas mal sehen darf, man verwehrt es den Menschen ja immer, man sagt, das ist alles anonym. Und ich glaube auch, dass das gut ist. Schön, dass es bei euch so gekommen ist. Genau. Nochmals, ich möchte ihr hier gedenken, dass das eine mutige Frau war und dass sie sowas in einer schweren Situation gemacht hat. Alles Gute, Bärbel. Okay. Tschüss. Ein schönes Weihnachtsfest. Danke, dir auch. Euch auch. Tschüss. So, Freunde, ich möchte euch gerne jetzt etwas vorlesen. Stellvertretend wahrscheinlich für viele Menschen, die an diesem heutigen Abend, an diesem heutigen Tag alleine sind und traurig sind. Das Stammpublikum meiner Sendung, Das kennt den Namen Katharina. Katharina ist ein Mädchen, ein 14-jähriges Mädchen, die uns vor einigen Wochen geschrieben hat. Sie lebt alleine auf der Straße in Köln. Und sie lebt alleine auf der Straße in Köln, weil sie von ihrem Vater wirklich auf das Übelste missbraucht worden ist, misshandelt worden ist und auch sexuell missbraucht wurde. Deshalb ist sie abgehauen von zu Hause und lebt hier in Köln oder in Nordrhein-Westfalen auf der Straße. Sie hat uns einen herzzerreißenden Brief damals geschrieben, leider ohne Absender. Und wir haben immer wieder versucht, über die Sendung Kontakt zu ihr aufzunehmen, was nicht gelungen ist. Und jetzt vor Weihnachten kommt nochmal eine Karte, eine ganz nette Weihnachtskarte. Und da schreibt sie, frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünscht dir und deinem Team deine Katharina. Und ich möchte euch kurz aus dieser Karte etwas vorlesen. Sie schreibt, am Freitag war mein Geburtstag. Ich bin 15 Jahre alt geworden. Das war ein ziemlich schrecklicher Tag. Ich bin über die Weihnachtsmärkte gegangen, habe etwas Musik gemacht und mehr nicht. Es war alles so traurig. Gerade in dieser Zeit, wo alles so festlich aussieht. Überall sieht man Menschen, die für ihre Familien Geschenke kaufen. Ich habe zwar schon vorher gewusst, dass das Alleinsein oft erdrückend ist, aber noch nie habe ich es so gespürt wie jetzt. Ich halte es auf der Straße nicht mehr aus. Mir ist immer kalt und ich bin schon seit 4 Wochen erkältet. Ich möchte endlich mal wieder richtig essen, nicht nur ab und zu McDonald's gehen. Durch dieses Wetter und diese blöden Weihnachtstage bin ich total fertig und traurig. Vielleicht fragst du dich, lieber Domian, warum ich dir das alles schreibe. Vielleicht mache ich es deswegen, weil ich niemanden sonst habe, dem ich das sagen kann. Und dann schreibt die Katharina noch, was ich sehr bedenklich finde, dass sie, eben weil sie so alleine sich gefühlt hat jetzt vor Weihnachten, dass sie zu ihrem brutalen Vater für ein paar Tage zurückkehren will. Ich hoffe, dass sie das nicht gemacht hat. Und sollte sie heute Abend von wo auch immer unsere Sendung sehen oder hören, ich bitte dich noch einmal, Katharina, unbedingt mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden, dass du von der Straße wegkommst und dass dir geholfen wird. Versuche bitte, uns jeden Abend zu erreichen unter der bekannten Nummer 0130 2911. Wir werden zwar ab morgen ungefähr 10 Tage einen Weihnachtsurlaub machen, eine Weihnachtspause, sind aber in der Nacht vom 5.1. auf 6.1. wieder auf Sendung und dann jede Nacht von 1 Uhr bis 2 Uhr. Ich bitte dich sehr herzlich, auf jeden Fall es zu versuchen, bei uns hier irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ich glaube auch, dass man gar nicht genug betonen kann, dass dieses, was ich hier vorgelesen habe, dass das kein Einzelfall ist. Dass so sehr viele Menschen in solchen Situationen leben und leider Gottes auch immer mehr junge und ganz junge Leute. So, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Telefonat. Herzlich willkommen, oh, das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Tjabe? Ja, richtig. Hi, 29 Jahre alt. Ja, ja. Was ist das für ein Name? Das ist ein ostfriesischer Name. Ein ostfriesischer Name? Ja. Wir wollen jetzt keine Scherze machen. Nein, das macht aber nichts, damit kann ich leben. Tjabe finde ich wunderbar, also klingt klasse. Fast so schön wie Domian. Tjabe. Aber es ist ein Vorname, ist Vorname. Das ist ein Vorname. Ja, jetzt habe ich so viel Negatives gerade gehört oder Trauriges. Ich wollte was Positives mal erzählen. Raus damit. Ich habe Weihnachtsmann gespielt. Nein. Ja. Wo? Bei uns zu Hause hier. Aha. Besser gesagt im ganzen Dorf. Ich wohne auf einem Kuhdorf. Tjabe, der Weihnachtsmann. Ja, aus so Ostfriesland. Ähnlich, ja. Und, was hast du alles gemacht? Bitte? Was hast du alles gemacht als Weihnachtsmann? Ja, die Leute einfach überrascht. Ich bin aufgetaucht und dann hatten sie halt die Bescherung. Ne? Du hast dich ganz normal verkleidet als Weihnachtsmann? Wie? So rot? Oder? Nee, es gibt so, ja, gibt's ja zu kaufen leider die Kostüme. Mhm. Das ist nicht selbst genäht. Und dann halt, weil ich sehr schlank bin, besser gesagt mager, habe ich dann Kissen noch drunter gestopft. Aha. Und dann mit einem Sack über die Schulter und einem Besen in der Hand. Aha. Und dann ging's los. Ja, was ging denn los? Dann bist du so von Haus zu Haus gezogen? Ja, so ähnlich, ja. Und hast den Leuten ein bisschen abgecheckt, wo ich dann wohl hin dürfte, mhm. weil wir haben, das ist ein kleines Dorf mhm. und da gibt's sehr viele kleine Kinder. Mhm. Und da haben wir gesagt, die untereinander sagen die sich nämlich immer, die einen glauben an den Weihnachtsmann und mhm. die anderen nicht. Ja. Und da haben wir natürlich gesagt, nun müssen wir natürlich mal ausprobieren, wie das denn hinterher ist, ob die dann noch weiterhin so denken. Ne? Ob also, die dann vielleicht doch nicht glauben, ne? Ja, ja. Wenn die dich gesehen haben, ne? Nein, umgekehrt. Ach, umgekehrt. Dass sie dann wieder dran glauben. Ja, so meinte ich ja. Und das haben wir jetzt, mache ich jetzt schon im dritten Jahr. Also ist das so eine Idee des Dorfes, dass du dann abgeorderter wirst als Weihnachtsmann? Nein, das ist in unserer Familie entstanden und das mhm. hat sich ausgeweitet. Und du schenkst den Kindern dann auch immer was? Meine Mutter packt was ein und dann kriegt jedes Kind auch was Kleines, so nach mhm. dem Motto. Und dann sage ich immer, die Eltern wären ja vorher bei mir gewesen und hätten die Geschenke abgeholt. Mhm. Und das klappt sehr gut, das glauben die alle. Ja, seid ihr jetzt nur so eine nette Familie oder kauft deine Mutter das im Auftrag der anderen? Oder Nein, bezahlt ihr alles? Das sind Kleinigkeiten, das sind Süßigkeiten. Also das ist in so einem kleinen Dorf geht das. Also ja. Das kann man gut Was machen. War denn das netteste Erlebnis heute Abend? Heute Abend war es eigentlich sehr gewöhnlich. Also die Kinder waren heute nicht so gut drauf, dass Warum nicht? Ob es das Wetter war, ich weiß es nicht. Also wie ist denn das Wetter in Ostfriesland im Moment? Schlechtes Wetter, Regen. Regen, mild, wahrscheinlich windig, ja. wie hier auch. Und also heute lief es, aber letztes Jahr war es dafür umso besser. Mhm. Und da habe ich dann so richtig mal erfahren, wie es ist, wie wenn ich ein wirklicher Weihnachtsmann gewesen wäre. Und das habe ich vorhin auch geschildert, dass die Kinder in der Tür gestanden haben, mir nachgeguckt haben mit riesigen Augen. Mhm. Und dann kam auf einmal die Frage, wo sind denn deine Rentiere? Ach, und dann habe ich natürlich im ersten Moment gedacht, was machst du jetzt? Aha. Und dann war das Haus zum Glück nicht so dicht an der Straße. Und da sage ich, die stehen da hinten auf der Straße, werden gerade gefüttert. Aha. Und dann, kurz Zeit später, sagt sie, ich weiß auch, wo du herkommst. Ich denke, scheiße, wer hat rausgekriegt, ne? Aha. Und dann sage ich, ja, wo denn her? Ja, aus dem Himmel. Ich sagte, ja, und morgen bin ich da auch wieder. Aha. Und das war irgendwie so schön. Vor allen Dingen die Augen der Kinder, das ist das mhm. Fantastischste, mhm. was es eigentlich in so einem Moment gibt. Wie alt sind die denn ungefähr, die dann noch an den Weihnachtsmann glauben? Also mein Neffe ist 9, der glaubt und glaubt auch nicht. Also, der ist so er ist ambivalent, sagen wir so. Ja, und ja. Die richtig glauben, die sind so 6 bis 7. Also ihr seid ja noch ein bisschen altmodisch in Ostfriesland, muss ich sagen, wenn die Kinder noch an Rentiere glauben. Ich in Gummersbach früher habe schon an den Weihnachtsmann mit Hubschrauber geglaubt. Meine Tante Friedel kam nämlich früher als Weihnachtsmann verkleidet zu uns nach Hause. Und die erzählte dann, dass sie mit dem Hubschrauber auf dem in der Nähe gelegenen Schützenplatz gelandet ist. Aha. Und das fand ich schon sehr überzeugend, ne, dass der Weihnachtsmann mit dem Hubschrauber kommt. Ja, nee, das ist bei das uns ist noch... Bei euch das schon. Nun haben wir auch sehr viel Viehzeug um uns rum. Wenn man so auf so einem Dorf wohnt, dann sieht man natürlich Tag aus, Tag ein Tiere. Und deswegen ist das mit den Rentieren gar nicht mal so weit hier. Ist klar, liegt dann auch nahe. Du machst das nächstes Jahr wieder? Ja, hoffe ich, dass das alles wieder so klappt und ich hoffe, das noch weiter auszubauen, sagen wir es mal so. Tjabe, der Weihnachtsmann. Ja. Schöne Sache, schön, dass du angerufen hast, schöne Weihnachten. Danke gleichfalls. Tschüss, ne? Mein Lieber. Herzlich willkommen, Neil, 30 Jahre. Guten Abend. Guten Abend, Neil. Frohes Fest, Omien. Dir auch. Ja, ja. Ich rufe an heute Abend, weil ich bin am Arbeiten. Du bist am Arbeiten? Ja. Was machst du? Ich bin Wachmann und ich bin seit den letzten 3 Jahren immer in die gleichen Stelle, auf die gleichen Nacht, über die Weihnachtsfeiertagen und meine kleine Familie sitzt zu Hause. Ah, wie traurig. Und, das ist eine Sache, was mir langsam gar nicht mehr passt. Sag mal, Neil, was bewachst du denn? Ja, es ist eine Industrieanlage. Eine Industrieanlage. Das mache ich hier ganz allein. Mhm. Und, also schrecklich einsam und finster alles und ja. Kein Mensch, nur der Fernseher, das Radio ist ein Begleiter. Ja. Aha. Und ja, so. Und wie lange geht dein Dienst? Das geht bei so Feiertage und Wochenende geht es über 2 Stunden. Und die ganze Nacht immer, oder wie? Die ganze Nacht durch. Von wann hast du heute angefangen? Von 18 Uhr und dann mache ich Feierabend um 6. Und du hast eine kleine Familie zu Hause? Ja. Was heißt kleine Familie? Eine Frau und ein Kind? 2 Kinder. 2 Kinder. Wie alt sind die? Der Älteste ist 2 Jahre und 5 Monate alt und die zweite ist 5 Monate alt. Also ganz klein noch. Ja. Ja Mensch, wieso ist das denn so, dass du dann nun immer Heiligabend oder an Weihnachten arbeiten musst? Kannst du denn mit deinem Chef nicht mal reden hier, ich möchte auch mal zu Hause sein bei meiner Familie? Ja, das ist leider so eine problematische Sache bei dieser Stelle, weil es ist ein Platz, wo die sehr anspruchsvoll sind. Mhm. Und wenn es um Vollzeitleute geht, ist es leider so nur sehr begrenzt an die Personalien. Und dann den Rest sind Teilzeitleute. Also du kannst da gar nicht viel machen. Ja, Teilzeitleute haben dann so den Wahl, wenn die ihren Stunden einteilen wollen. Mhm. Und das wird leider dann immer so gemacht, dass die dann so die besten Stunden ausüben kann. Und dann bin ich mal immer gelassen mit die schlechten Stunden. Kriegst du denn wenigstens doppelten Lohn oder ein bisschen Zuschlag heute Abend? Ja, das kriege ich. Immerhin, das ist ja etwas. Aber erst mal ab Mitternacht, wenn die Feiertage... Erst ab Mitternacht? Ja, das genau. Heißt, du solltest dann noch ein bisschen länger arbeiten heute, vielleicht bis 4 oder so. Na, holt ihr denn alles danach noch oder ist Weihnachten dann wirklich gegessen? Ich habe ab 6 Uhr am 26. habe ich den Tag frei. Und dann geht's los? In so einem Sinn, aber erstmal muss ich mal ausschlafen. Ja. Und dann kriegen die Kinder sowieso nicht viel von mir. Sag mal, Neil, kann es zufällig sein, dass deine Frau heute Abend diese Sendung hört oder sieht? Ich hoffe. Dann sag ihr doch was. Grüße Sie jetzt über den Sender. Ja, Anja, ich möchte sagen, so wir sind jetzt fast 4 Jahre zusammen und wir haben noch eine Menge mitgemacht. Und auch wenn wir nicht über Weihnachten zusammen sind, ich denke immer an dich. Das ist ja lieb, das ist ja toll. Hat denn die Anja nicht auch ein bisschen schon protestiert und hat gesagt, hier, Neil, mach doch mal was, ich will jetzt auch mal irgendwie mit dir zusammen sein Weihnachten? Ja, das hat sie auch gesagt. Mhm. Das Beste, was ich kriegen konnte, ist so, da war eine sehr kulante Kollege, wer wegen die Bescherung heute mich 1-2 Stunden später kommen lässt. Und das war dann so wenigstens etwas. Dass ich dann mit den Kindern auch ein bisschen zusammenspielen könnte. Lieber Neil, ich wünsche, dass du nächstes Jahr Weihnachten mal im Kreis deiner Lieben verbringen kannst. Das hoffe ich auch. Nicht wieder arbeiten musst. Ja. Alles Gute, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Wünsche ich auch. Danke, tschüss Neil. Tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's von uns am Heiligen Abend und das war's auch von uns für dieses Jahr. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen tollen Leuten im Hintergrund ohne die diese Sendung überhaupt nicht zu stemmen wäre. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gerald Baas, bei meinem Redakteur Wolfram Spikowski, der wirklich ein ganz toller Redakteur ist, der hier alles bereitet und vorbereitet. Das ist schon eine tolle Sache. Bei Roland Lohr, bei Annette Bastian, Marco Rössler, Axel Rottländer, Jan Hölz und Peter Ofsjanowski. Wir machen jetzt eine kleine Pause, eine kleine Weihnachtspause und werden in der Nacht vom 5. auf 6.1. wieder in alter Frische hoffentlich da sein und dann wieder zur alten Sendezeit in der Nacht von 1 Uhr bis 2 Uhr. Ich wünsche euch nochmal schöne Weihnachten, eine schöne Zeit, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Alles Gute, bye bye, ciao, ciao.